Wir hören jetzt den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium 6, die Verse 46 bis 49. Jesus spricht: Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich sage es euch. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann das Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Die heutige Bibelstelle ist mal wieder so ein Beispiel dafür, wie großartig Gott ist, wie großartig Jesus Christus ist. Wir sind in einer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium und da geht es um das Thema, was heißt es eigentlich heute, hier im Raum München Christ zu sein? Was heißt es, als Nachfolger von Jesus Christus zu leben? Und in unserem heutigen Text benutzt Jesus Christus ein Bild, ein Vergleich, mit dem er den Christen, mit dem er den Nachfolger von ihm, von Jesus, etwas ganz Fundamentales, etwas wirklich sehr, sehr Wichtiges sagen will. Und wir schauen uns vier Hauptpunkte an. Erstens, ein festes Fundament auf felsigem Grund. Ein festes Fundament auf felsigem Grund. Das ist Vers 48. Zweitens, ohne Fundament. Vers 49. Drittens, Christus, der Fels in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und viertens, Christus, der Fels in aller Ewigkeit. Zunächst mal ein festes Fundament auf felsigem Grund. Wir lesen hier im Vers 46, Jesus Christus sagt: Warum nennt ihr mich Herr? Warum nennt ihr mich Herr? Im Sinne von, warum sagt ihr, du Jesus Christus, lebendiger Gott, du bist der große Boss, du bist der Chef? Wenn man sich das im Griechischen anschaut, das Neue Testament wurde ursprünglich im Griechischen geschrieben, da steht wörtlich da, warum nennt ihr mich Herr, Herr? Also zweimal, das soll das betonen, Jesus Christus, du bist der Boss, du bist der Chef. Und er sagt, warum nennt ihr mich denn so, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Und ich denke, viele von euch arbeiten oder haben schon gearbeitet. Stell dir mal vor, du bist bei einer Arbeitsstelle und du hast einen Boss, einen irdischen Boss. Und der Boss sagt, mach es bitte schön so. Und du machst aber nicht, was der Boss sagt. Du machst es anders oder machst es gar nicht. Und der Boss sagt wieder was anderes, mach es bitte schön so. Und du machst es wieder nicht. Und wiederum sagt der Boss, mach es bitte so. Und du machst es nicht. Wie lange wird das gut gehen? Und Jesus Christus sagt dann, im Vers 47, wisst ihr, wem der Mann gleicht, der zu mir kommt, der zu Jesus Christus kommt, der meine Worte hört und der auch danach handelt? Das heißt, es ist sehr gut, zunächst zu Jesus zu kommen, es ist sehr gut, auf Jesus Christus zu hören, auf die Bibel, auf das Wort Gottes, auf das Wort von Jesus Christus. Und dann sagt er aber, es ist auch wichtig, dass du und ich nach diesem Wort von Jesus Christus tatsächlich handeln. Wir lesen im Jakobusbrief, im Neuen Testament sagt Gott unter anderem, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Und so sagt Jesus, mit wem ist dieser Mann zu vergleichen, der zum einen zu mir kommt, der auf mein Wort hört und der dann auch entsprechend nach diesem Wort von mir handelt? Und er sagt, er benutzt dieses Bild, er sagt Jesus hier, der ist wie ein Mann, der ein Haus baut. Und wenn er das Haus baut, dann tut er, sagt es im Text, er tut tief ausschachten. Das heißt, Er gräbt richtig tief runter. Warum? Er möchte, dass die weiche Erde, der Dreck, dass das oben weggemacht wird. Und er gräbt so tief, bis er unten auf den felsigen Grund kommt. Dort, wo es richtig fest und hart ist. Und wenn er auf den felsigen Grund gestoßen ist, dann baut er ein ganz gutes, solides Fundament. Und darauf baut er dieses Haus auf. Und dann, so heißt es im Vers 48 weiter, wenn dann das Hochwasser kommt, wenn die Flutwellen kommen, so kann dieses Haus nicht erschüttert werden. Dieses Haus wird stehen. Im Text heißt es, so gut ist es gebaut. Ein Mann, der das Wort Gottes hört und danach handelt. Und dann der zweite Punkt, ohne Fundament. In Vers 49 heißt es dann, jetzt vergleicht Jesus einen Mann mit demjenigen, der sagt, ich höre mir zwar das Wort Gottes an, ich schaue mal, was die Bibel sagt, aber ich handle nicht danach. Und Jesus sagt dann, um in diesem Bild zu bleiben, er sagt dann, das ist wie ein Mann, der ein Haus baut, der sich aber nicht die Mühe macht, mal tief runterzugraben, der nicht mal ein gescheites Fundament legt, sondern der einfach anfängt, dort oben, wo die Erde ist, die natürlich weich ist, der Dreck, die Erde, darauf baut er das Haus. Wörtlich heißt es im Griechischen, er baut ein Haus auf die Erde. Erde im Sinne von diesem ganz weichen Dreck und Erde. Und dann heißt es im Vers 49 weiter, wenn dann bei diesem Mann die Flutwellen kommen, dann stürzt dieses Haus zusammen. Ich lese euch nochmals den Vers, da heißt es hier, sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Wörtlich steht da, und der Einsturz jenes Hauses ist groß. Und ich weiß, das möchte niemand von uns haben, ein Haus zu bauen, das dann zusammenbricht, das ist wirklich nicht gut. Da geht es um viel. Aber Jesus Christus spricht hier in einem Bild. Er spricht über etwas viel Größeres als nur ein Haus, Anführungszeichen. Er spricht von deinem und meinem Lebenshaus. Er will nicht, dass irgendwann durch die Flutwellen, durch die Stürme des Lebens dein und mein Lebenshaus, dein Leben in sich zusammenstürzt. Und das führt uns zum dritten Hauptpunkt. Jesus Christus, der Fels in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Und ich weiß, das klingt komisch. Jesus Christus, ein Fels, was soll denn das? Ich lese euch mal ein paar Stellen aus der Bibel. Da heißt es beispielsweise im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, da wird Bezug genommen auf etwas, was beschrieben wurde im Alten Testament, als die Israeliten von Gott in seiner Gnade herausgeführt wurden aus der Gefangenschaft in Ägypten in das gelobte Land Israel. Und da heißt es dann im Kapitel 10, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Der Auszug durch das Rote Meer. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Da könnte man jetzt einiges sagen zu dieser Bibelstelle. Mir geht es im Moment nur um diesen einen Punkt. Hier wird beschrieben, wird gesagt, der Fels aber war Jesus Christus. Und wir haben das ganz oft an anderen Stellen der Bibel, beispielsweise Jesaja 26. Darum verlasst euch auf den Herrn immer da. Denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Ein ganz fester Fels, auf den du dich in Ewigkeit verlassen kannst. Psalm 18 noch ein Beispiel. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Retter. Und was Jesus dir und mir damit auch sagen will, ist, wenn du sagst, jawohl, ich möchte als Christ leben, ich möchte Jesus Christus als den Herrn, als den Boss in meinem Leben haben, der letzten Endes kleine und große Dinge leitet und bestimmt, wenn du sagst, ich möchte ihm bewusst nachfolgen, heute, hier und jetzt in Grünwald und München, ich möchte wirklich als Christ im Alltag leben, dann heißt es, dass du das Wort Gottes ernst nimmst, in der Bibel liest, aber auch sagst, ich möchte danach handeln. Ich will es nicht nur abstrakt wissen, ich will wirklich nach dem, was Jesus in der Bibel sagt, danach will ich leben, danach möchte ich mich richten. Und du und ich werden das nicht perfekt schaffen. Das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist der, ist es dir ein Anliegen, das immer wieder zu tun? Gelingt es dir, das dann auch oft zu tun? Das muss gar nicht perfekt sein, aber immer wieder zu sagen, ich möchte danach handeln in der Kraft des Heiligen Geistes. Du und ich können es alleine gar nicht schaffen, aber dann wirklich den Heiligen Geist zu bitten, zu sagen, Herr Jesus Christus, mit deinem Geist, dem Heiligen Geist, hilf mir, das umzusetzen, das zu leben. Und dann das Tolle ist, wirst du erleben, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, wenn du an Jesus Christus glaubst, Gott in dir wird es immer mehr schenken, dass es gelingt, dann nicht nur das Wort zu kennen, sondern auch das zu leben, danach zu handeln. Und der Text sagt, wenn du und ich das tun, dann stehen du und ich mit unserem Leben, mit deinem Lebenshaus stehst du auf ganz festem Grund. Ganz, ganz festem Grund. Jesus Christus ist wirklich der Fels und völlig egal, welche Lebensstürme, welches Hochwasser, welche Flutwellen gegen dein Leben schlagen und stoßen, welche Stürme in dein Leben hineinkommen, du wirst, wenn du so dein Leben aufbaust auf Jesus Christus und seinem Wort, wirst du mit deinem Leben und mit deinem Lebenshaus, du wirst stehen. Ich gebe euch ein Beispiel aus der Vergangenheit und zwar im Psalm 63. Das ist die Stelle von David. David ist in dieser Zeit verfolgt von Saul. Saul, der König, möchte den David töten. David ist auf der Flucht. Es geht um sein Leben und er muss sich in der Wüste verstecken. Und hier ganz konkret erlebt David, dass Jesus Christus ein ganz fester Fels ist, auf dem du dein Leben aufbauen kannst, egal was kommt. Ich lese euch ein paar Auszüge aus diesem Psalm 63 vor. Wie gesagt, es geht um Leben und Tod. David ist militärisch in der viel schwächeren Position. Er ist in der Wüste, er ist erschöpft. Und jetzt hört mal auf das Gebet, das was David hier ausspricht. Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen, denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Der ist in der Wüste, der wird verfolgt, der muss Angst haben um sein Leben. Und er sagt, mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Ein Mann, der verfolgt wird, der nicht weiß, ob er den nächsten Tag noch lebt, der kann sagen, im Schutz deiner Flügel juble ich. Im Schutz deiner Flügel juble ich in der Wüste. Ich weiß von einem Mann, der ein Pastor gewesen ist, der schon verstorben, aber dieser Mann, dessen Ehefrau ist sehr, sehr jung gestorben. Und das ist wirklich brutal, wenn du eine gute Ehe hast und dein Ehepartner jung stirbt. Das ist wirklich schwierig. Und der Pastor hat sich dann eine kurze Auszeit genommen, ein paar Wochen, in denen er einfach ja, das ein Stück weit verarbeitet hat, natürlich auch viel mit Jesus Christus gesprochen hat. Und der Chor hat vorher so schön gesungen, Deep River vom Fluss Jordan. Und dieser Pastor, als er wieder zurückgekommen ist in den Gemeindedienst und gepredigt hat, das erste Mal an dem ersten Sonntag, als er zurück war, ist er da gestanden in der Predigt und hat gesagt, und hat dieses Bild benutzt, er hat gesagt, es ist mir so ergangen, wie wenn ich im Fluss Jordan stehe. Was hat er damit gemeint? Er hat gesagt, es war stürmisch gewesen, das Wasser. Stürmisch, es war kalt, es war schwierig. Er hat schwierige Stunden und Nächte erlebt, aber er hat gesagt, ich will, dass ihr wisst, der Grund im Jordan trägt. Ich bin nicht untergegangen, ich kann stehen. Warum? Weil er selbst in diesem Jordan, in diesen schwierigen Zeiten, seine Ehefrau unerwartet jung gestorben, erlebt hat, dass selbst in dieser Situation der Fels Jesus Christus, auf dem er steht, dass Jesus Christus trägt, dass sein Lebenshaus, sein Leben nicht erschüttert ist, nicht zusammengestürzt ist. Elisabeth und ich, wir haben auch schon verschiedene schwierige Dinge erlebt in unserem Leben. Elisabeth und ich können das genauso bezeugen. Jesus Christus, der Grund, der Fels, ein fester Grund ewiglich. Er trägt wirklich. Und gerade vor ein paar Minuten musste die Sophia, die Gott sei Dank unsere Tochter, heute eine Stunde hier sein konnte, wieder zurückgehen in die Klinik. Und ich möchte euch einfach sagen, in den letzten 2 Wochen hat Gott schon manches bewirkt. Ihr Herzbeutelerguss ist ein gutes Stück zurückgegangen. Ich möchte euch bitten, weiterhin für die Sophia zu beten, hat noch einen weiten Weg vor sich. Aber das ist auch etwas, wo wir in dieser schwierigen Situation erleben, Jesus Christus, der Fels, der trägt nicht nur in der Vergangenheit, nicht nur in diesen tollen Geschichten bei David und in der Bibel, er trägt auch in München und Grünwald 2018 heute. Betet weiter feste für sie, für Heilung, aber auf diesen Jesus Christus können wir wirklich setzen, vertrauen und bauen. Und es führt uns zum letzten Hauptpunkt, Jesus Christus ist auch der Fels in der Ewigkeit. Nicht nur früher, nicht nur jetzt, sondern auch in der Ewigkeit. Das heißt, auf diesen Jesus Christus, auf sein Wort, auf sein Evangelium, die Gospelbotschaft, da kannst du wirklich setzen und bauen. Ich möchte euch ein paar Zitate vorlesen von verschiedenen Personen. Und das sind Zitate, das sind Worte, das waren ihre letzten Worte, die sie gesprochen haben, bevor sie gestorben sind. Manche von denen sind bekannt, andere kennt ihr nicht. Das sind die letzten Worte. Und hört mal zu im Sinne von, was für ein Lebenshaus hat diese Person gebaut? Wo ist ihr Leben gestanden? Wo ist es zusammengestürzt? Zunächst von Kaiser Augustus. Das waren seine letzten Worte. Er hat gesagt, habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Das ist das Letzte, was er von sich gegeben hat. Die Komödie ist zu Ende. Ein Staatsmann aus Italien, Cesare Borgia, hat gesagt, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Alles vorbereitet, geplant und an alles gedacht, aber nicht für die Todesstunde vorbereitet. Thomas Hobbes, ein bekannter englischer Philosoph, seine letzten Worte waren, ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. Das hat er gemerkt. Ein gottloser Philosoph, ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. David Hume, ein bekannter Atheist, also jemand, der Gott abgelehnt hat, seine letzten Worte waren, ich bin in den Flammen. Und da wird beschrieben, dass jemand, der dabei war, sagt, seine Verzweiflung am Ende seines Lebens war schrecklich. Voltaire, ein berühmter Franzose, da heißt es, der berühmte Spötter Voltaire hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld der Welt möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Sie hat es beschrieben so, er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Was für ein Lebenshaus baust du? Wo ist dein Fundament? Ist dein Fundament wirklich Jesus Christus und sein Wort? Oder hast du etwas anderes oder vielleicht gar kein Fundament, das in die Ewigkeit trägt? Goethe, seine letzten beiden Worte waren mehr Licht. Mehr Licht. Dann ist er gestorben. Jetzt eine interessante Person, Heinrich Heine, das war ein richtiger Spötter gewesen. Der hat oft sich lustig gemacht über Gott, aber Gott hat Gnade geschenkt an seinem Lebensende. Da heißt es, der große Spötter Heinrich Heine tat später Buße. Im Nachwort zu seiner Gedichtsammlung Romancero schrieb er: Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer verbrannt. Es ist besser, dass die Verse brennen als der Versemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. Kurz vor seinem Lebensende schrieb er noch: Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von einem bösen Geist, die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. Und dann schreibt er: o Herr, ich knie nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Oder dann ein Mann mit dem Namen Sinoviev, er war der Präsident, beziehungsweise das lasse ich aus, ich lese euch noch vom Stalin, ein bekannte historische Figur, Stalin, da heißt es, Stalins Tochter wurde im März 1953 zu dem sterbenden Diktator auf dessen Datscha in Kuntsevo gerufen und sagte über Stalins Ende: Vater starb schrecklich und schwer, Gott gibt den Gerechten einen leichten Tod. Und dann Lenin vielleicht noch als ein, beziehungsweise ich sage euch noch ein paar andere, Lenin starb in geistiger Umnachtung. Er umklammerte Tisch und Stuhlbeine und bat sie um Vergebung seiner Sünden. Jean-Paul Sartre, ein großer französischer Autor, seine letzten Worte waren gewesen: Ich bin gescheitert. Ich bin gescheitert. Frank Sinatra, ein amerikanischer Sänger, ganz am Schluss seine letzten Worte sagte: I'm losing. I'm losing. Ich verliere. Ein besonders brutaler Marxist in Albanien hat zu seiner Tochter am Lebensende gesagt: Mein Leben ist zu Ende, ich möchte dir noch eines sagen. Die Christen haben doch recht. Obwohl ich sie immer verfolgt und geschlagen habe, sind sie doch auf der Seite der Wahrheit. Ich bitte dich, lass dich taufen. Ich habe jetzt einige Beispiele gebracht von Menschen, die ihr Lebenshaus nicht auf das Wort Gottes gebaut haben, im Sinne von das Wort Gottes zu hören und danach zu handeln. Jetzt bringe ich euch 2, 3 Beispiele von Männern, die das getan haben. Zunächst mal Stephanus. In der Bibel, seine letzten Worte waren gewesen: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Wie ganz anders, wenn jemand sagt: Ich verliere, I'm losing. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dietrich Bonhoeffer, als die Nazis, die hatten sich schwer getan, den zu schnappen. Als sie ihn endlich gefangen hatte, er war in einer Schule gewesen, es war Ostersonntagmorgen gewesen, er hatte im Klassenzimmer nochmals einen Gottesdienst gefeiert am Ostersonntagmorgen, die Auferstehung von Jesus, den Sieg über den Tod. Da haben die Nazis ihn geschnappt, endlich haben sie ihn gekriegt. Am nächsten Morgen haben sie ihn dann umgebracht und er ist erstaunlich, ja, mit Frieden auf diesem festen Grundfundament Jesus Christus hingegangen und seine letzten Worte waren: Das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Und dann Martin Luther als letzter hier noch. Seine allerletzten Worte waren gewesen, Psalm 31, Vers 6: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das ist eine super Art und Weise, in die Ewigkeit abberufen zu werden und dort zu sein für das, wozu Jesus Christus dich und mich letzten Endes geschaffen hat. Ich möchte als Vergleich dazu nur noch 2 Stellen von Jesus direkt bringen. Das eine ist Jesus Christus ganz am Ende der Bibel. Er ist der Fels, der auch in der Ewigkeit trägt. Und Jesus Christus sagt ganz am Ende der Bibel, Offenbarung Kapitel 21, sagt Jesus, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und ich weiß, viele von euch gehen durch mancherlei schwierige Zeiten. Es gibt Dinge, die ihr nicht versteht, Beziehungen, die zerbrochen sind, Krankheit, was es auch sein mag. Jesus Christus, dieser Fels, der in der Gegenwart trägt, der in der Vergangenheit getragen hat, er trägt dich auch in Zukunft, wenn du sagst, ich nehme dich und dein Wort ernst, ich handle danach, nicht perfekt, aber ich möchte immer mehr danach handeln in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann zu wissen, dieser Jesus Christus, er heilt, er verbindet die Wunden, er tröstet deine Tränen. Jesus Christus ist so ein liebender Gott. Der Timo und der Sam und ich, wir haben gar nicht Worte genug, um euch das so deutlich zu sagen. Jesus Christus liebt dich mit einer Liebe, die unbeschreiblich ist, die seinesgleichen sucht. Ich möchte, dass ihr das immer wieder euch bewusst macht. Wenn du diesem Jesus Christus nachfolgst und auch danach handelst in der Kraft Gottes, du darfst wissen, Jesus ist für dich. Jesus Christus liebt dich. Und Jesus Christus wird großartige Dinge tun, noch in diesem Leben, aber vor allen Dingen dann auch in der Ewigkeit. Als Jesus Christus am Kreuz gehangen ist, hat er zwei Verbrecher neben sich gehabt, die zu Recht dort gehangen sind. Und zu dem einen hat er gesagt, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns so liebst, dass es dir wichtig ist, wie wir unser Lebenshaus bauen, auf welchem Fundament, dass wir überhaupt ein Fundament haben und dass du, Herr Jesus Christus, das Fundament sein willst und kannst. Und danke, Herr Jesus Christus, egal welche Flutwellen, welche Stürme in unser Leben kommen, wenn wir auf dein Wort hören und in der Kraft des Heiligen Geistes danach handeln, dann dürfen wir wissen, unser Lebenshaus wird stehen. Nicht nur im Hier und Jetzt, sondern in alle Ewigkeit. Und ich möchte dich bitten, dass du auch in diesen kommenden Tagen, Wochen, Monaten, dass du hier immer mehr Menschen auch erreichst mit deiner biblischen Wahrheit, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Und so wollen wir dir danken für das, was du angefangen hast. Und wir sind gespannt, Herr Jesus Christus, wie du dein Werk hier weiterbauen wirst. Nicht nur bei der Gospel Church, sondern auch im Großraum München in Deutschland, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich, dass du immer mehr eine geistliche Erweckung schenkst. In Jesu Namen. Amen.